aus dem Jahr 1951. Der veruntreute Himmel. Hörspiel von Fred von Hörschelmann, nach dem Roman von Franz Werfel. Musik Karl Schucker. Regie Alois Gark. Ihr sollt keine Schätze anhäufen auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Machet euch aber Säckel, die nicht veralten. Machet euch einen Schatz, der nicht abnimmt. Im Himmel, wo kein Dieb ihn erreicht und den keine Motten fressen. Was meinen die Evangelisten mit diesem Schatz im Himmel? Nicht die Dinge, die einer besitzt. Gemeint sind die Werke des Menschen. Die Hilfe, die wir frommen Herzens unserem Nächsten gewähren. Das Opfer, das wir für andere bringen. Sie sind der Schatz, der unvergängliche Schatz im Himmel, der uns dereinst der Seligkeit näher bringen wird. Lasst uns bei allem, was wir tun, an den Himmel denken. Denn nicht auf das Hiesige, auf den Himmel kommt es an, auf das Unvergängliche. Schön hat er gesprochen, der Pfarrer. Auf den Himmel kommt's an. Aber wenn ich nachdenke, wer ist denn da, der für mich bitten würde? Aber lange gedauert, Fräulein Lienig. Ich habe schon angefangen, das Frühstücksgeschirr zu spülen für Sie. Es ist nämlich Besuch da. Er hat schön gesprochen, Neid. Der Pfarrer. Besuch für Sie, Fräulein Lienig. Für mich? Das kann nicht sein. Ich habe keinen Besuch. Diesmal schon, Fräulein Lienig. Aus Ustupitz, von Ihrem Bruder. Mein Bruder ist tot seit einem Jahr. Der kleine Sohn und Ihre Schwägerin, Fräulein Lienig. Sie warten in Ihrem Zimmer auf Sie. Ich habe keine Zeit. Gäste werden erwartet und der Braten ist noch nicht gespickt. Ich muss einen Mittag für 15 Personen machen. Wo ist die Schwägerin? In meiner Kammer, sagen Sie. Ich bin immer bald. Da liegt mein Heimatort. Es ist gar lang von hier. Grüß Gott, Schwägerin. Ach, es ist ein Elend. Dein Bruder hat immer gewollt, dass aus dem Bub da was wird. Ein Herr Doktor oder so. Denn gescheit ist dir das Bübchen, viel zu gut fürs Land. Na komm her, Moimie, gib dem Tantchen die Hand, sag schönen guten Tag. Nun sag's doch. Schönen guten Tag, Tantchen. Und wo du doch seine Tante bist und ledig und hast gute Stellungen und Ersparnisse, könntest du nicht... Woher weißt du, dass ich Ersparnisse hab? Ich hab keine Ersparnisse mit Erlaubnis. Schau es dir doch an, das Bübchen. Der Herr Lehrer sagt, so einen lieben Moimir gibt's in ganz Ustopetz nicht zweimal. Er kann dir alles auswendig. Na, steh grad, Bub, und sag dem Tantchen etwas auf. Willst du nicht das Lämmlein hüten? Lämmlein ist so gut und sanft, nährt sich von des Grases Blüten, wachsend an des Baches ran. Komm zum Fenster, Moimir. Wie schaust du aus? Sommersprossen hast du. Moimir. Wenn das liebe Tantchen uns hilft, dann will ich auch recht brav sein und mich dem lieben Tantchen bis zum Lebensende stets dankbar erweisen. Wie kann ich euch helfen? Ich bin arm wie ihr. Aber mach deine Hand auf, Moimir. Ich tu dir was hinein. So. Zeig mir doch, was das gute Tantchen dir gegeben hat, Moimir. Ein Geldstück gehört aber mir. Ich muss jetzt in die Küche, Schwägerin. Bleib so lange hier in der Kammer, bis ich frei bin. Und wegen dem Buben da, werde ich später mit der Gnäfrau bittlich sprechen. Abendessen richten, Geschirr waschen, Küche säubern, schlafen gehen. Die Füße, die Füße. Schlimm sehen sie aus. Wenn ich den Moimir aufs Gymnasium gehen lasse und ins Priesterseminar, das wäre ein gutes Werk und ein Schatz im Himmel. Das wird kosten 40 Gulden jeden Monat. 40 Gulden, vielleicht auch mehr, wenn ich meine Ersparnisse draufgebe und knapse, möglich wäre es, dass der Moimir Priester wird. Und dann kann mir der Himmel nicht verloren gehen. Erwachen, ankleiden, Morgenmesse, Feuer machen, Frühstück kochen. Zeugnis. Wien, Januar 1917. Hierdurch bescheinige ich, dass Fräulein Theta Lineck zu meiner vollsten Zufriedenheit als ausgezeichnete Köchin in meinem Haushalt gearbeitet hat. Nur der Tod meines Mannes. Der ist gestorben, der Herr Slabanik. Und Sie suchen eine neue Stellung, Fräulein Lineck. Wie alt sind Sie denn jetzt? 50 Jahre. Ihre Zeugnisse sind ausgezeichnet. Wie steht's aber mit der Gesundheit? Gut, sehr gut. Bis auf die Füße. Die tun manchmal etwas weh. Köchinnen haben immer Krampfadern. Wenn ich bittlich sein darf, ich muss recht bald wieder eine Stelle antreten. Ich habe Verpflichtungen. Melden Sie sich bei der Baronin Livia Argan. Ein sehr vornehmes Haus. Baron Argan ist ein hoher Beamter im Ministerium des Auswärtigen Amtes. Ich will Sie an die Frau Baronin empfehlen. Wie viel soll ich da bekommen? Das besprechen Sie am besten mit der Frau Baronin persönlich. Danke. Erwachen, ankleiden, Morgenmesse, Feuer machen, Frühstück kochen. Livia. Leo. Hier ist ein Brief unter meine Post geraten an ein Fräulein T. Lineck. Die Theta ist schon 5 Jahre bei uns Köchin und du weißt immer noch nicht, dass sie Lineck heißt. Ach so, die Theta. Dann gib mir den Brief. Ist dir noch gar nicht aufgefallen, was diese Theta für eine merkwürdige Person ist? Wenn sie an einem vorüberhuscht oder vielmehr vorüberwatschelt, kommt sie mir immer so vor wie ein scheues, argwöhnisches Tier des Waldes. Des Böhmerwaldes. Fräulein Theta, Sie haben einen Brief bekommen. Ach, Frau Baronin selber. Danke. Hoffentlich was Angenehmes. Prag. Alumnat der Prämonstratenser den 10. Januar 1923. Mein liebes Tantchen, wie freue ich mich, dir nunmehr mitteilen zu können, dass meine Gesundheit völlig wiederhergestellt ist. Das war die Operation, die höchst gefährliche Operation, wie er schrieb. Aber wenn er gesund ist, dann ist alles gut. Nur hat durch diese langwierige Erkrankung meine Fortbildung nicht unerheblich gelitten, so dass ich wohl um 2 volle Semester zurückgeworfen bin. Das bedeutet also 1 Jahr mehr. Aber mit deiner gütigen Hilfe und unter der Aufbietung meines ganzen Fleißes werde ich nun meinem Ziele zustreben. Schön, schreibt er, der Moimir. Nur eins bedrückt mich, mein liebes Tantchen. Die Arztrechnung. Ach ja. Die Arztrechnung ist noch zu einem Teil unbezahlt. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir außer den gewöhnlichen 60 Schilling für diesen Zweck noch 120 Schilling extra überweisen könntest. Mach den ganzen 180. Dein dich liebender Neffe Moimir. Sie wünschen? Ich will Geld abschicken. Geben Sie her. 180 Schilling für Moimir Linek. Die Quittung? Danke. Erwachen, ankleiden, Morgenmesse, Feuer machen, Frühstück kochen. Ein Brief für Fräulein Linek. Danke. September 1925, Prag, Bubenska 11. Neue Adresse. Warum nicht mehr bei den Prämonstratensern? Bubenska 11. Wie kommt das? Mein liebes Tantchen, wie du weißt, besitze ich eine freie und schwärmerische Seele. Ja, ja, aber warum nicht mehr das Ordenshaus? Seele, die mich viel weniger zum Ordensmanne geeignet macht als zum Weltgeistlichen und Seelsorger. Es ist mein Ideal, einmal in einer weltverlorenen Pfarre den armen Menschen in ihren Nöten zu helfen. Auf diese Art, glaube ich, könnte ich dem Herrgott und der Heiligen Kirche am besten dienen. Auch könnte ich mich dann, sollte es einmal notwendig werden, der Pflege des teuren Tantchens mit ungeteilter Innigkeit widmen. Darum habe ich das Alumnat verlassen, um meine Studien nun mit erhöhtem Fleiß auf eigene Faust zu vollenden. Ich fürchte nur, dass eine gewisse Erhöhung der monatlichen Kosten, die dieser Entschluss für dich mitbringt, sich nicht wird verhindern lassen. Sie wünschen? Ich will Geld abschicken. Herrn Linek, 100 Schilling. Die Quittung? Danke. Ein Brief für Fräulein Linek. Danke. Am 15. August 1927. Mein liebes Tantchen. Endlich ist der lang ersehnte Augenblick herangekommen. Die Stunde der Priesterweihe. Ich darf dir heute meine nahe Ausweihung ankündigen, die an einem der nächsten Sonntage stattfinden wird. Wie freue ich mich, an dem bevorstehenden Ehrentage endlich einmal mein liebes Tantchen, mit dem ich bislang nur in brieflichem Verkehr gestanden habe, endlich in Person begrüßen zu können. Gnädigste Frau Baronin. Was gibt's von Täter? Wenn ich bittlich sein darf, ich möchte einen Urlaub auf 3 Tage. Aber gern, gewiss doch. Wann soll es denn sein? An einem der kommenden Sonntage, Frau Baronin. Wann Sie wollen, Fräulein Täter. Sie sind jetzt 10 Jahre bei uns und Sie haben in 10 Jahren nicht ein einziges Mal einen Urlaub gewollt. Diesmal ist es wichtig. Handelt es sich um Ihren Neffen? Er ist jetzt fertig mit dem Studieren und nun soll ich zur Priesterweihe. So, wo wird das denn stattfinden? Ich kann's noch nicht sagen. Ich erwarte noch einen Brief mit dem genauen Tag. Natürlich müssen Sie hinfahren. Sie haben viel Sorge um Ihren Neffen gehabt. Sie lieben ihn wohl sehr. Ich habe ihn nur einmal gesehen. Da war er 10 Jahre alt. Nur ein einziges Mal ist das möglich? Ich habe ihm das Gymnasium bezahlt, das Seminar und das Studieren. Warum sollte ich ihn besuchen? Hauptsache ist, dass er Pfarrer wird. Natürlich, Fräulein Täter. Und sobald Sie den Tag erfahren haben, dann sagen Sie es mir. Ich danke der Frau Baronin. Ein Brief für Sie, Fräulein Linek. Endlich. Was ist das? Ein Papier? Ein Dokument? erzbischöfliches Ordinariat. Zeugnis? Ein Bild? Mein liebes Tantchen, unter bitteren Tränen habe ich eine schlaflose Nacht verbracht. Jesus, was ist geschehen? Ehe ich mich entschloss, meinen Ehrentag zu begehen, ohne Tantchen vorher zu verständigen. Was? Meinen Ehrentag zu begehen, ohne Tantchen. Es ist schon gewesen. Ehrentag und Ordination. Ohne mich? Warum ohne mich? Ich habe die Verantwortung nicht auf mich nehmen können, dich, meine zweite Mutter, in dieser unerträglichen Sommerhitze einer solchen Reise auszusetzen, die nahezu 20 Stunden hätte dauern müssen. 20 Stunden, als ob ich nicht gekommen wäre. Aber als ich zum ersten Mal als Zelebrant an den Altar trat, habe ich mich kaum aufrecht halten können vor Wehmut in der Freude. Überall habe ich dich gesehen, die Urheberin meiner Auserwählung, wenn ich dich auch kaum von Angesicht kenne. Und schon während des Introitus drang mir das erste stille Gebet für meine Wohltäterin aus der Seele. Also, es ist schon gewesen. Das erste stille Gebet für die Wohltäterin. Und auf dem Bild, das ist er in vollem Ornat. So sieht er also jetzt aus. Es ist mir auch sogleich eine Stelle als Kooperator in der Vorstadtpfarre in Straschnitz in Aussicht gestellt worden. Ich werde dieses Amt demnächst in Demut antreten. Meine schönste Aufgabe wird es sein, Tantchen mit Inbrunst in mein tägliches Gebet einzuschließen und ihr damit geistlicherweise meinen Dank abzustatten. Postskriptum. Mich in sein tägliches Gebet einzuschließen. Postskriptum. Und mir geistlicherweise Dank abstatten. Postskriptum. Eine letzte größere Zuweisung wird sich indessen als notwendig erweisen. Es fehlt mir an Wäsche und Schuhwerk und auch sonst an der Ausstattung. Ich weiß nicht, womit ich diese teuren Anschaffungen bestreiten soll, um als Gottesmann in allen Lagen würdig bekleidet und gestiefelt einherzutreten. Auch haben sich gewisse der Armut entsprungene Schulden angeheift, die für einen Studenten verzeihlich sind, einem Priester aber nicht wohl anstehen. Alles zusammengerechnet komme ich auch bei der größten Knappheit diesmal nicht unter einer Summe von 1.000 Schilling aus. 1.000 Schilling? So viel habe ich nicht. Woher soll ich das nehmen? Ich hoffe sehr, mein liebes Tantchen, du wirst meine Bitte verstehen. Herein. Ach, Sie sind es, Fräulein Lineck. Und so feierlich. Sie wollen wohl jetzt verreisen. Nein, Frau Baron, ich reise nicht. Ach, warum denn nicht? Wenn ich bittlich sein darf, kann Frau Baronin hier das Zeugnis lesen vom bischöflichen Ordinariat und den Brief. Und auch das Bild ansehen. Dann ist die Priesterweihe also schon gewesen. Und den Schluss bitte ich auch zu lesen. Postskriptum. Tja, und was nun? Wenn ich bittlich sein darf, ob Frau Baronin mir meinen Lohn für ein Jahr im Voraus und auf einmal bezahlen? Dann warum nicht, Fräulein Lineck? Aber sind Sie auch fest davon überzeugt, dass Sie dieses Geld richtig anwenden? Wie meint Frau Baronin das? Oh, schon gut. Sie sollen es haben. Und einmal, Frau Baronin, wenn der Moimir eine eigene Pfarre bekommt und vielleicht wird er sogar in Hustopetz sein, wo unsere Heimat ist, dann soll ich, hat er geschrieben, zu ihm ziehen und ihm die Wirtschaft führen in Hustopetz. Ich weiß nicht, Livia, ob es vernünftig war, Täter diese 1.000 Schilling zu geben. Das verstehst du nicht, Leo. Wir können Täter nicht von ihrem Lebensplan abhalten. Aber dieser Neffe scheint doch ein recht fragwürdiger Bursche zu sein. Vielleicht. Wir kennen ihn nicht. Allzu geschäftstüchtig. Schau, Leo. Täter kennt ihn auch nicht. Aber sie glaubt an ihn. Seit seinem 10. Lebensjahr hat sie ihre ganzen Ersparnisse und ihren ganzen Lohn in ihn investiert. Noch mehr, ihr ganzes seelisches Kapital. Ich hoffe nur, dass sie nicht mal eine furchtbare Enttäuschung erlebt. Sie ist jetzt schon eine alte Frau über 60. So wie ich mir diesen Moimir Lineck vorstelle, wird er klug genug sein, dem Tantchen niemals vor die Augen zu kommen. Mag er sie ruhig beerben, zum Dank dafür, dass er ihren Lebensplan 3 Jahrzehnte lang aufrechterhalten hat. Besser er bekommt das Geld als Täters Schwester in Otterkring, die eine recht widerwärtige Person ist, soviel ich von Täter gehört habe. Mir scheint, wir haben da eine gewisse Verantwortung einem etwas einfältigen und schwachen Menschen gegenüber. Da irrst du dich, Leo. Täter ist viel stärker als wir. Sie hat nicht nur den Glauben, sie hat auch den unbeugsamen Willen zu ihrer Seligwerdung. Warum verzichtet sie auf jede Freude in ihrem bescheidenen Dasein? Warum gibt sie alles fort, gibt sie alles ihm? Nur damit er das wird, was sie aus ihm gemacht hat. Ihr Schlüssel zum Himmelreich. Und bei allen ihren Opfern ist sie wahrhaft glücklich. Dürfen wir sie darin beirren? Ich glaube, du hast recht. Fräulein Theta? Ja, Frau Baronin. Mein Mann möchte mit Ihnen sprechen. Der Herr Baron, ich komme gleich. Kommen Sie heran, Fräulein Nienick. Setzen Sie sich hier auf den Lehnstuhl. So. Es hat sich so gefügt, Fräulein Nienick, dass wir auseinandergehen müssen. Meine Frau und ich müssen leider Wien verlassen. Den Haushalt lösen wir auf. Ja, dann... Wir wären wohl sonst noch lange beieinander geblieben, meine ich. Ich glaube, ich werde Ihre gute Küche sehr entbehren. Sagen Sie, Fräulein Theta, haben Sie hier in Wien ein Unterkommen? Bei meiner Schwester halt. In Otterkriegen. Und wollen Sie eine neue Stellung annehmen? Die Füße, gnädiger Herr Baron. Mit den Füßen wird es halt immer mehr ein Kreuz. Sie sollten Ihre Krampfadern von einem Arzt anschauen lassen, Fräulein Linick. Und dann, man sieht sie Ihnen ja nicht an. Aber Sie sind doch schon 70, nicht wahr? Mit gnädiger Erlaubnis noch nicht, bitte. Aber auf den September wäre ich 70. Mit Gottes Hilfe. Da können Sie wirklich schon in den Ruhestand treten, Fräulein Linick, nach so langen Dienstjahren. Bei uns allein sind Sie über 20 Jahre gewesen. Glückliche Jahre, kann man wohl sagen. Hören Sie jetzt gut zu. Sie haben Anspruch auf volle Pension. Ich könnte Ihnen am 1. jeden Monats einen festen Betrag auszahlen. Hoffentlich werde ich dazu imstande sein. Immer. Gnädiger Herr, sind sehr gütig, aber... Es gäbe noch eine andere Form. Vielleicht ist Ihnen die lieber. Ich bin bereit, Ihnen eine Abfindung zu zahlen. Sagen wir 10.000. Ein großer Betrag auf die Handbar ausgezahlt, das hat schon seine Vorteile. Denn man kann heute nicht mehr wissen, was mit uns allen geschehen mag. Bitte entscheiden Sie selbst. Ich möchte bei der gnädigen Herrschaft bittlich sein um die Abfindung. Einverstanden. Aber wie wird das nun mit der Post sein, gnädige Frau, wenn ein Brief an mich kommt? Wir werden die Post benachrichtigen. Sie bekommen Ihre Briefe nachgesandt. Wie ist die Adresse? Otterkringer, Hauptstraße 315, bei Frau Zickern. Gut, ich habe es notiert. Hier ist das Geld. Wollen Sie bitte nachzählen, Fräulein Linick? Es wird schon richtig sein. Ich danke auch recht schön. Wissen Sie, Fräulein Theta, ich würde an Ihrer Stelle gar nicht so lange bei Ihrer Schwester bleiben. Sie sind doch noch sehr rüstig. Erholen Sie sich, reisen Sie. Fahren Sie einmal ans Meer oder nach Italien, nach Venedig oder nach Rom. Das ist heutzutage auch gar nicht so teuer. Das könnte ich schon, Frau Baronin. Aber ich glaube, ich brauche es nicht zu tun. Ich denke, eine Reise nach Rom, das wäre doch etwas für Sie. Nach Rom ist es nicht Reise, es ist Pilgerfahrt. Ich habe gehört, in einem Dorf nicht weit von Hustopetz, wo alle Leute sehr schwere Schuld auf sich geladen hatten, da sind dann alle miteinander zu einer Pilgerfahrt nach Rom losgegangen. Aber ich, bei mir ist das anders. Ich brauche nicht nach Rom zu fahren, deswegen. Frau Baronin, wissen ja, dass ich... eine bessere Hilfe hab. Ja. Und soll ich Frau Baronin etwas für die Reise zurechtmachen? Das wollen wir am Abend besprechen. Und wenn ich bittlich sein darf, wenn Post kommt, nachschicken. Otterkringer Straße 315 bei Frau Kathi Zickern. Siehst du, Tätischka Schwesterchen, so hat uns das Leben doch noch zusammengebracht. Immer in einer Stadt und fast nie haben wir uns gesehen. Ich habe das meine gehabt und du das deine. Aber ich kann dir sagen, das meine war schwer. 3 Männer zu begraben und den dritten, den Herrn Oberrevidenten, sogar erster Klasse. Das sind Sorgen, eine Ledige kann sich das gar nicht vorstellen. Aber das ist meine Art. Ich brauche immer jemanden, für den ich sorgen kann. Deshalb bin ich so froh, dass du zu mir gekommen bist. Ich danke dir, Schwester. Ein paar Tage werde ich bleiben, ehe ich mich weiter umschaue. Ein paar Tage? Willst du mich unglücklich machen? Ein alter Mensch braucht Pflege und für Pflege bin ich doch bekannt. Nein, Schwesterchen, bleib lieber für immer bei mir. Hast genug geschuftet bei fremden Leuten. Hast auch genug gespart, nicht wahr? Sollst dich jetzt ausruhen. Nichts habe ich gespart. Na komm, trink noch einen Schnaps. Warum sollen wir zwei arme alte Weiber uns nicht einen hübschen Samstag machen? Was kann eine Köchin schon viel sparen? Und das große, schöne Zimmer, Tetschka, sollst du haben. Und das hochherrschaftliche Bett mit prima Sprungfedermatratze, wo der Herr Oberrevident drin gestorben ist. Ich bin nicht gewöhnt an Hochherrschaftliches. Ich will nur die kleine Kammer. Und nur für ein paar Tage. Ich zahle Miete dafür und das Essen verrechnen. Ach, aber Schwesterchen, was sagst du? Damit klare Rechnung ist. Und trink noch ein Gläschen. Prosit. Und jetzt erzähl mir, hast du etwas Neues von unserem Neffen gehört? Von welchem Neffen? Ich frage nur so. Willst du die Platte noch einmal hören? Nein, ich habe genug Stelle ab die Maschinerie. Ich meine doch den Moimir, den Buben von unserem Bruder. Was habe ich mit dem Moimir zu schaffen? Mich geht's ja gar nichts an, Schwesterchen, aber ich habe mir gedacht, du wirst etwas wissen von ihm. Wer denn sonst? Warum sagst du, wer denn sonst? Noch ein halbes Stamperl, Tetschka. Hast ja jetzt zwei gehabt. Und der Schnaps ist gut, ist ein echter Mikulasch. Ich habe schon drei gehabt, aber mir tut das nichts. Warum hast du gesagt, wer denn sonst? Warum ich? Weil er doch damals plötzlich angefangen hat, in Olmütz ins Gymnasium zu gehen und Doktor sollte er werden. Da muss doch jemand das Geld dafür gegeben haben. Kann sein. Hast du mir nicht einmal erzählt, du hättest das Geld dafür gegeben? Nein, davon habe ich nie was gesagt. Na, da muss ich mich reingeirrt haben. Und ich, dumme Gans, ich habe immer geglaubt, du wartest auf einen Brief von unserem Neffen Moimir, wenn du jeden Tag um 10 und um 4, wenn der Briefträger kommt, vor dem Haus spazieren gehst. Ich warte auf keinen Brief. Ich warte auf ein paar Sachen, die mir die Herrschaft nachschicken wird. Jeden Tag gehst du vor dem Haus spazieren, deshalb? Herr Briefträger, bitteschön, ist heute wieder kein Brief für mich da. Wie ist der Name, bitteschön? Lineck. Nichts da. Oder doch, hier. Fräulein Theta Lineck. Diesmal ist einer dabei. Bitteschön. Danke. Mein liebes Tantchen, bitte nehmen Sie den Umschlag zur Hand und studieren Sie den Poststempel. Sie werden darauf einen vertrauten Namen entziffern. Hustopetz. Jawohl, unser Hustopetz. Das Dorf, woher unsere Familie stammt. Ich und mein Vater, welcher Ihr Bruder war, und Sie selbst, liebes Tantchen. Hustopetz. Er ist wirklich ein Hustopetz. Wie ich Ihnen geschrieben habe, wird für die Herrichtung des Pfarrhauses eine gewisse Summe nötig sein und... Erst das Amt, dann das Geld. Sie stellten die Bedingung meines vollzogenen Amtsantrittes. Nun ist es endlich soweit. Ich habe mein Amt in Hustopetz so gut wie angetreten. Was heißt das so gut wie? Entweder angetreten oder nicht angetreten. Ich werde es nämlich innerhalb der nächsten 3 Wochen antreten. Von meinem 80-jährigen Amtsvorgänger habe ich die Erlaubnis erwirkt, dass mit den notwendigen Arbeiten schon jetzt begonnen werden kann. Maler und Anstreicher sind bereits am Werk. Ich mache Ihnen heute das Anerbieten, dass wir die Kosten für die Auffrischung meiner Wohnstätte, die ja hoffentlich einmal auch Ihre zukünftige Wohnstätte sein wird, zu gleichen Teilen tragen. Auf Ihren Teil würden hierbei ungefähr 5.000 Kronen fallen, was nach Ihrem Gelde etwa 987 Schilling ausmacht. Ein Freund von mir in Prag, Herr Architekt Karel Fasching, hat den Auftrag freundlichst übernommen, den er aus alter Freundschaft zum reinen Selbstkostenpreis ausführen will. Bitte schicken Sie das Geld also an Herrn Karel Fasching, Architekt Prag, Schlichowa 17. Der Voranschlag liegt bei. Firma Karel Fasching, Umbau und Installation des Pfarrhauses zu Hustopetz. Für seine Hochwürden, den Pfarrer Moimir Lineck, wohlgeboren. Zimmerdecken, Gipsen und Streichen, Fensterstreichen, Tapeten, Badezimmer, Kachelwand in der Küche. Nicht für meine Hände ist das Geld bestimmt, sondern für unser in der Zukunft zu erwartendes gemeinsames Leben. Also schicken Sie das Geld nicht an mich, sondern an Herrn Architekt Karel Fasching. Sie wünschen? Ich möchte bitteschön Geld überweisen. An Architekt Karel Fasching, Prag. So nach Prag, wie viel denn? 987 Schilling. Das geht leider nicht. Warum geht das nicht? Wegen der Devisenvorschriften. Wegen was? Sie dürfen auf einmal nicht mehr als 500 Schilling überweisen. Wollen Sie das? Ja. Dann müssen Sie ein neues Formular ausfüllen. Also dann nur 500. Herrn Architekt... Sie können im nächsten Monat wieder 500 schicken. Das werde ich nicht brauchen. Aber Sie wollten doch eben 900 und wie viel war das abschicken? Aber im nächsten Monat brauche ich nicht mehr zu schicken. Ich werde es mitnehmen. Im nächsten Monat fahre ich dann selber hin. Wie Sie wollen. Möchten Sie zum Herrn Pfarrer? Wenn ich bittlich sein darf. Der Herr Pfarrer ist gerade im Garten bei seinen Bienen. Aber kommen Sie nur herein. Sehen Sie, drüben, hinten im Garten. Das ist der Herr Pfarrer. Ja. Herr Pfarrer, es ist Besuch gekommen. Ja, ich komme gleich. Er hat ein Netz vor dem Gesicht wegen der Bienen, weil die heute schwärmen. Aber der dort steht, das ist er. Das ist er also, der Herr Pfarrer von Hosterpetz. Wartet noch einen Augenblick, Mütterchen. Gleich stehe ich zu Diensten. Herr hat's mit den Bienen, der Herr Pfarrer. Immer ist er bei den Bienen im Garten. Aber jetzt ist er scheint's fertig, er hat das Netz schon abgenommen. Jetzt kommt er. Gesund sieht er aus, braun im Gesicht. Und kräftig ist er geworden in den vielen Jahren. Ah ja, die Karawoche. Übermorgen ist Gründonnerstag. Gerade heute hat mich meine Bedienung allein gelassen. Denkt euch nur, Bitterchen, mitten im Rummel. Ich habe seit dem Frühstück noch keinen Bissen in den Magen bekommen. Etwas Kaffee scheint noch da zu sein. Nehmt mir es nicht übel, Mütterchen, aber die Arbeit im Garten macht durstig. Der hochwürdige Herr Pfarrer müssen mit Erlaubnis ein anderes Mittagessen bekommen. Nein, sowas. Kaffee und ein Stück Trockenbrot. Das ist ja zu schlecht für einen Bettler. Ja, das muss anders werden. Das ist wirklich keine Wirtschaft. Ich habe immer Pech mit meiner Bedienung. Der hochwürdige Herr Pfarrer müsste mittags haben eine gute Bouillon mit Nudeln oder Grieß. Und dann eine Vol-au-Vent oder Forelle Blau. Am Sonntag ein Backhuhn nachher mit jungen Kartoffeln und Erbsen. Und zuletzt eine feine Mehlspeise. Ein Soufflé mit Marillengeschmack oder so. Bravo, bravo, Mütterchen. Ich könnte euch da eine Stunde lang zuhören. Es ist doch alles da im Garten. Gemüse und Hühner und Eier. Auf dem Land kann man ein herrschaftliches Essen herstellen um nichts. Darauf wollen wir anstoßen. Ihr seid wohl weit dahergekommen, wie? Wohl die Heimat wiedersehen, die liebe Verwandtschaft zu besuchen. Der hochwürdige Herr Pfarrer werden ja wissen. Ja, und womit kann ich euch dienen, Mütterchen? Ich bin hergekommen, um dem hochwürdigen Herrn Pfarrer zu dienen, mit Erlaubnis, wie der hochwürdige Herr Pfarrer es gewollt hat. Mir dienen? Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Wie heißt ihr denn überhaupt, Mütterchen? Der hochwürdige Herr Pfarrer wissen doch genau, wie ich heiß. Wieso kann ich das wissen, meine Beste? Der hochwürdige Pfarrer Moimir Linek haben mir seine Tante Teta Linek doch geschrieben. Ich heiße nicht Moimir Linek. Ich heiße Ottokar Janku. Ich habe keinem Menschen einen Brief geschrieben. Nicht? Nein, bestimmt nicht. Auch nicht die Pfarre übernommen? Von dem 80-jährigen Herrn Amtsvorgänger? Mein Amtsvorgänger war 50, als er starb. Und ich bin seit 12 Jahren Pfarrer von Hustopetz. Und von einem Moimir Linek habe ich nie gehört. Ich verstehe nicht ein Wort, meine gute Frau. Was? Ja, was ist euch denn? Nichts. Wenn ich bittlich sein darf. Nichts. Es ist schon wieder gut. Ich schäme mich, bitte, so viel. Werde jetzt sofort weggehen. Nicht stören. Schon wieder gut, meine Tasche, bitte. Hochwürden erlauben, dass ich nun gehe. Ich muss jetzt nach Prag fahren. Sonderbar, so etwas. Sie muss mich mit jemand verwechselt haben. Moimir Linek? Nie gehört. Bubenska, das ist hier. Bitte um Verzeihung. Hier hat vor einiger Zeit ein gewisser Moimir Linek gewohnt. Kennen Sie den? Wann war das? Im Jahr 1925 ist das gewesen. Du meine Güte, wie soll ich wissen, wer vor 12 Jahren hier alles gewohnt hat? Was wollen Sie denn von dem? Ich suche ihn. Er ist mein Neffe. Damals war er im Priesterseminar. Ich kenne keinen Moimir Linek. So gehen Sie am besten auf die Polizei, die haben alle Adressen. Danke. Ich werde ihn auch so finden. Ob hier in der Pfarrkirche von Strasnitz ein Kooperator Linek? Ja, Moimir Linek. Kooperator Moimir Linek in den letzten 20 Jahren gewirkt? Ja, wenn ich bittlich sein darf. Dann müsste man in den älteren Protokollen nachsehen. Kommen Sie vielleicht nach einem Monat wieder. Hier hat ein Herr Moimir Linek gewohnt. Kenn ich nicht. Bitte um Verzeihung. Hier muss ein Herr Moimir Linek gewohnt haben. Ein Priester. Wissen Sie vielleicht... Solange ich hier bin, nicht. Ich kann mich nicht erinnern, gute Frau. Vielleicht gehen Sie auf die Polizei. Fragen Sie dort nach. Danke. Verzeihen Sie. Wissen Sie vielleicht... Nein. Linek? Ich kenne keinen Linek. Linek? Nein, wer soll das sein? Nein, ich weiß nicht, wen Sie meinen. Tut mir leid, aber ein Herr Linek ist mir unbekannt. Gehen Sie doch auf die Polizei. Ein Herr Pfarrer? Hier? Wie gesehen. Wer soll das gewesen sein? Linek? Oben im 6. Stockzimmer mit Küche. Moimir Linek, ein Geistlicher. Weiß nicht, hat jedenfalls gekündigt. Vor 2 Monaten ist er ausgezogen. Wohin ausgezogen mit der Lafis? Weiß nicht, keine Adresse dagelassen. Wird wissen, warum. Könnten Sie nicht die neue Adresse erfahren? Okay. Irgendwie. Ist auf die Polizei oder fragen Sie drüben im Laden nach, dort beim Herrn Fasching? Das ist vielleicht bekannt. Karel Fasching, Delikatessengeschäft. Karel Fasching? Grazie, Madame. Wollen Nachtmahl kaufen, ganz frischer Schinken. Ich schneide ihn an für die Dame. Prachtvolles Wetter dieses Jahr. Dafür weiß man nicht, wie der Mai werden wird. Also vielleicht 10 Decker Schinken. Jawohl, sofort, Madame. Der Herr ist der Herr Fasching selbst. Zu Ihnen, Madame. Ich bin mein eigenes Personal. Das geht am besten. Aber hier im Hause wohnt noch der Herr Architekt Fasching, nicht wahr? Ein Verwandter von Ihnen. Der Bruder vielleicht. Irrtum, meine Dame. Ich stehe allein in der Welt. Kein Weib, kein Kind, kein Bruder, keine Schwester. Ich bin der letzte Fasching in dieser Welt, sozusagen. Also, den Herrn Architekten Karel Fasching gibt's gar nicht. Hier im Haus. Was hat die Dame mit dem Architekten Fasching? Ich habe mit Erlaubnis Geld geschickt an den Herrn Architekten Fasching. Ich bin nämlich die Teta Linek aus Wien. Ach so. Sie sind das Fräulein Linek. Mein Neffe hat mir geschrieben wegen der Hausreparatur. Und ich bin in Wien auf die Post gegangen und habe die 500 geschickt. Also Sie sind es, meine Dame. Sie haben die Angelegenheit geregelt. Ist es angekommen, das Geld? Wäre es nicht gekommen, ich hätte am nächsten Tag Strafverfolgung einleiten lassen, meiner Seele. Hat der Neffe seine Einkäufe bei Ihnen nicht bezahlt? Einkäufe? Davon rede ich ja gar nicht. Ich gebe die Ware aufs Bichel, das kann dann ein Jahr lang anstehen. Aber Geld hat er geborgt, herausgelockt hat er es mit betrügerischen Zusicherungen. Und ich lasse mich nicht blöd machen, am allerwenigsten von so einem Obergescheiten und Gebildeten. Und wo wohnt er jetzt, mein Neffe Moimir Linek? Weg ist er. Ich weiß nicht, wo. Die Leute verrinnen wie Wasser im Kanal. Und Prag ist eine große Stadt. Ist denn jetzt alles bei Ihnen beglichen? Ein kleiner Rest noch, meine Dame. 100er. Vielleicht könnte ich auch das... noch bezahlen, wenn der Herr Fasching mir die Adresse vom Neffen verschafft. Da müsste ich noch schauen. Einen Augenblick, Madame, ja? Ja, hier. 500 Kronen wären noch zu zahlen. Madame sind aus Wien, also wären das 100 Schilling, falls Madame kein tschechisches Geld hat. Und die Adresse? Steht auch im Buch. Darf ich sie für Madame aufschreiben? Hier sind 100 Schilling. Dankeschön. Die Adresse ist Neue Welt. Das ist auf der anderen Seite, auf dem Berg, beim Garnisonsgericht. Hier habe ich sie aufgeschrieben. Und wenn Sie hingehen wollen, dann... Wünschen? Mit Erlaubnis, ich möchte den Herrn Linek besuchen. Kundschaft, mal mir. Bitte einzutreten. Entschuldigen, das Zimmer ist noch nicht gemacht. Ich will nur das Bett erst. Dann kommen Sie nur rein. Herr Linek ist gleich fertig, eine eilige Arbeit. Der einzige Platz, wo genug Licht zum Schreiben ist, das ist am Fenster. Moimir! Einen Augenblick, bitte. Ninive. Nur noch 2 Minuten, ich kann das nicht unterbrechen, sonst verliere ich den Faden. Also, guten Tag. Sofort. Ninive. Stadt des Altertums. Saurier. Sehr gut. Als gestorbenes Tier. Haben Sie eine Ahnung, wenn Sie ein Kreuzworträtsel lösen, wie viel dazu gehört, bis man eins entwerfen kann? Um 12 muss das auf der Redaktion sein. Honorar 10 Kronen. So, hier kommt noch Abel. Biblische Gestalt. Und so, fertig. Und nun, meine Dame, wer hat Sie zu mir empfohlen? Was soll es sein, bitte? Eine schöne Grabschrift? Nein? Dann wollen Sie ein Horoskop, nicht wahr? Aber dazu brauche ich die genauen Daten. Mascha, räum die Gläser ab und die Tassen. Niemand hat mich hierher empfohlen, bitte. Oh, woher wussten Sie denn von mir? Oder soll ich etwas für Sie schreiben? Meine Handschrift ist berühmt. Du bist also der Neffe. Was bin ich? Neffe? Wieso? Was wollen Sie überhaupt? Das Tantchen. Tetschka, wirklich. Die Überraschung. Komm herein, Mascha, komm herein. Weißt du, wer mich da besucht? Das Tantchen meines Lebens. Bitte, Tantchen, bitte Platz nehmen. Hier ist ein Stuhl. Ich will nicht sitzen, Neffe. So, dein Tantchen, Mamir. Das ist wirklich eine Überraschung. Hast du ihr unsere Adresse gegeben? Sei still, Mascha. Sehen Sie, Tantchen, Mascha ist nämlich meine Wirtschafterin. Denken Sie nichts Böses von mir, Tantchen. Mascha, geh sie nach. Ist da noch etwas Kaffee in der Küche? Ich will kein Kaffee. Geh jetzt, Mascha. Und Sie, Tantchen, tun Sie mir die Ehre, setzen Sie sich. Die Wahrheit sag jetzt, Neffe. Erbarmen Sie sich, Tantchen, was soll ich sagen? Lassen Sie mir ein bisschen Zeit. Die Überraschung ist zu groß. Die freudige Überraschung, mein geliebtes Tantchen, endlich bei mir. Die Wahrheit sag. Was bist du, Neffe? Ich, Tantchen, ich bin... Nun, ein fleißiger Mensch bin ich. Das sehen Sie ja auch. Ich versuche, mir ein Leben aufzubauen. Kann ich dafür, dass die Zeiten schlecht sind für geistige Berufe? Glauben Sie, dass es ein Vergnügen ist, die Kreuzworträtsel auszudenken für Zeitschriften und hausieren zu gehen, in die Kaffeehäuser bis 5 Uhr in der Früh, mit dem Zeigter auf den Regalen, mit Knallbonbons und mit Ansichtskarten und Gummitieren und Masken und Luftschlangen jede Nacht? Ich frage, wer du bist, ob du ausgeweiht bist. Tantchen, das ist nicht so leicht zu beantworten. Ich will wissen, ob du vorher davon gelaufen bist oder nachher. Hören Sie mich an, Tantchen. Lassen Sie mich ausreden, bitte. Vielleicht halten Sie mich gar für einen Schwindler, aber ganz im Gegenteil, ich bin zu wahrhaftig gewesen. Wann bist du davon gelaufen? Sehen Sie, Tantchen, ich hätte lügen können wie 1000 andere. Dann müsste ich mich jetzt nicht ablagen und hätte zu essen 5-mal am Tag. Dann stünde ich jetzt vor Ihnen in schwarzem Habit und ich hätte ein vollgefressenes Pfaffengesicht. Also, du bist davon gelaufen vorher. Seien Sie gerecht, lassen Sie mich erklären, Tantchen. Sie haben mich nicht gefragt, Sie haben das damals abgekartet mit meiner seligen Mutter. Was hab ich? Nun ja, beschlossen, dass ich aufs Gymnasium muss. Sie haben die vielen Schuljahre bezahlt. Sie haben mich zu einem gebildeten Menschen gemacht. Nur durch Sie habe ich gelernt zu denken. Sie haben das gewollt. Durch Sie bin ich geworden, was ich bin. Was bist du geworden? Ein Intellektueller bin ich geworden, Tantchen. Einer, der denkt. Und da hätte ich Oblaten aus Weizenmehl und einen Schluck Messwein in Leib und Blut Christi verwandeln sollen. Jeden Tag um 6 Uhr früh. Neffe. Ich will Ihnen nicht verheimlichen, Tantchen. Ich war ein Freigeist geworden. Und als solcher... konnte ich nicht länger schwindeln. Du hast nicht das Richtige gelernt, sondern das Falsche. Warum ließen Sie mich überhaupt lernen? Warum ließen Sie mich nicht ein einfacher Bauer bleiben? Da wäre ich glücklich geblieben. Warum haben Sie mir das viele Geld geschickt? Gott, haben Sie mir genommen dadurch. Schweig still. Ich bin kein Schwindler. Ich bin ehrlich. Belogen. Ich bin ehrlich. Belogen hast du. Das habe ich getan, aber Aber nur aus Liebe zu Ihnen, Tantchen, aus Dankbarkeit und Liebe. Die Wahrheit hättest du schreiben sollen. Ich dachte immer nur, Tantchen soll nichts davon erfahren. Tantchen soll denken, dass ich in Hustopetz bin, in der Heimat. Und sie wird glücklich sein. Sie wird dich nicht ausspionieren. Sie wird an diese Sache nicht drehen. Sie hat 30 Jahre nicht daran geriert. Ich war in Hustopetz. Tantchen! Dann haben Sie alles verdorben. Warum? Warum nur? Es ging doch alles so gut. Sie dachten, ich sei ein einfacher kleiner Priester, der die Kinder tauft und der täglich zelebriert. Haben Sie nicht für diesen Priester gebetet? Für einen Spitzbuben habe ich gebetet. Solange Sie nichts wussten, waren Sie glücklich und noch mehr. Dachten Sie nicht, auch er, der Priester, wird mich in sein Gebet einschließen? Welch ein Trost war das für Sie? Haben Sie das gedacht? Haben Sie? Genug. Natürlich haben Sie das gedacht. Und warum sollte ich Ihnen diesen Trost nehmen? Alles nur Liebe zu Ihnen, Tantchen. Liebe und Dankbarkeit. Nein, alles nur Geld. Geld, das war deine Liebe. Immer nur Geld, Geld, Geld, Geld. Was hätte ich sonst tun können? Ich bin ein weicher Mensch. Ich habe eine slawische Seele. Ich hätte nötig eine Hand gebraucht, die mich leitet. Das wäre Ihre Pflicht gewesen. Warum haben Sie es nie getan? Hab ich etwa nicht getan, was ich konnte? Und weswegen? Vielleicht um meinetwillen? Sie haben ja nur an sich gedacht. Die Köchin lässt den Neffen Pfarrer studieren, damit er sie dann aus dem Fegefeuer herausbeten soll, vor dem sie Angst hat. Ja, in den Himmel sollte ich sie hineinschmuggeln. Ich will jetzt gehen. Will ich jetzt. Warum sind Sie überhaupt hergekommen? Warum? Warum waren Sie denn so leichtfertig, mir alles zu glauben? Ach, Sie haben ja gar nichts anderes glauben wollen. Augen und Ohren haben Sie zugesperrt, 30 Jahre lang, damit alles war gut. Hör auf. Was haben Sie davon, meinen Untergang anzusehen? Warum haben Sie mich ausspioniert? Aber denken Sie jetzt auch daran, wer ihn verschuldet hat, diesen Untergang und dieses Elend. Nur Sie allein. Ich bin ein verlorener Mensch, Tantchen. Ein verlorener Mensch. Vielleicht ist doch noch nicht alles zu spät. Jetzt wird er gleich weinen, Frau Tante. Glauben Sie nicht, kein Wort. Sie haben bei ihm Ihre Seligkeit einkaufen wollen, aber wissen Sie auch, bei wem Sie eingekauft haben? Beim Teufel haben Sie eingekauft. Sie hat er nur Ihr Geld gekostet, aber mich hat er mein ganzes Leben gekostet. Was willst du hier, Mascha? Geh in die Küche. Ja, geh in die Küche. Mach das Bett, hol Bier. Dafür bin ich dir gut genug. Frau Tante, dieser Mann hat mich ausgepresst und auf die Straße geschickt, mir den letzten Groschen abgenommen. Der hat sich Tag und Nacht mit anderen rumgetrieben. Schweig still! Ist das der Dank, dass ich eine genommen habe, die kein anderer anspuckt? Frau Tante, zeigen Sie ihn an, den Betrüger. Er hat schon einmal gesessen, ein halbes Jahr. Zeigen Sie ihn an, beim Richter. Gehen möchte ich jetzt. Ich habe den Prozess verloren. Das ist wahr, ja, Tantchen. Und warum? Weil ich einen anderen nicht hineinreißen will. Er lügt! Zeigen Sie ihn an, Frau Tante. Gehen Sie zum Richter. Noch heute. Bitte schön, gehen Sie zum Richter. Was kann er Ihnen zurückgeben? Gar nichts. Gehen möchte ich jetzt. Nie wieder will ich dich sehen. Nie sollst du mehr reden. Nie mehr schreiben. Jetzt wollen Sie gehen, wo unsere alte gute Beziehung zerstört ist, wo alles schlimm steht. Tantchen, das dürfen Sie nicht. Bleiben Sie. Tantchen, Tetischka, Tetischka, bleiben Sie. Spitzbube, Spitzbube. Wer hat ihn dazu gemacht? Hilf, heilige Dreifaltigkeit. Mit dem Geld hat er gelernt. Und mit meinem Geld ist er ein Spitzbube geworden. Und wenn ich ihm dazu verholfen habe, was bin dann ich? Tja, Fräulein Lineck, natürlich erinnere ich mich. Ihre Zeugnisse waren immer ausgezeichnet und ich habe sie immer gut untergebracht. Aber wie alt sind Sie denn jetzt? 70. Und Sie wollen wirklich noch in Stellung gehen? Man muss was tun. Mit Erlaubnis, ich kann nicht so dasitzen. Es braucht ja keine so gute Stellung zu sein. Ja, freilich. Auf eine gute Stellung könnten Sie nicht mehr rechnen. Ich habe Sie angesehen, als Sie hereinkamen. Was ist mit Ihren Füßen? Da muss etwas geschehen. Wie soll ich Sie in einen Haushalt empfehlen, wenn Sie kaum gehen können? Sie sind doch in der Krankenversicherung. Also dann kostet es ja nichts. Gehen Sie erst mal zum Arzt und wenn der Ihre Füße in Ordnung gebracht hat, dann kommen Sie in Gottes Namen wieder. Dann wollen wir sehen, was sich tun lässt. Aber erst zum Arzt. Der Nächste, bitte. Fräulein Teta Linek, 70 Jahre Hausgehilfin. Köchin. Herrschaftliche Köchin, mit Erlaubnis. Wo fehlt's? Die Füße, Herr Doktor. Zeigen Sie her. Na, Eingebildet brauchen es gerade nicht zu sein auf Ihre Krampfadern. Wird der gnädige Herr Doktor mir ein Rezept aufschreiben, wenn ich bittlich sein darf? Sie müssen ins Krankenhaus. Diese Venen da, die müssen verödet werden, dann haben Sie Ihre Ruhe. Soll das eine Operation sein, wenn ich bittlich... Natürlich, ein Eingriff. Ein paar Tage wird das schon dauern. Und ohne Eingriff, wie lange könnte ich da noch meine Ruhe haben? Bin ich ein Prophet? Ich bin Kassenarzt. Ich kann nicht wissen, ob Sie im Jahre 1940 eine Thrombose oder eine Lungenentzündung bekommen oder sonst etwas. 3 Jahre, sagen Sie? 3 Jahre. Ich bin kein Prophet, habe ich gesagt. Der Nächste, bitte. Ist das eine Bettlerin, Mama? Ja, mein Kind. Sie sieht eigentlich gar nicht so arm aus. Wenn jemand auf der Kirchentreppe sitzt, dann ist es eine Bettlerin. Gib ihr das. Ja, Mama. Sind Sie vielleicht krank? Mama sagt, ich soll Ihnen das geben. Nehmen Sie bitte, Frau. 3 Jahre. Was sagen Sie? 3 Jahre habe ich noch zu leben. So lange? Das ist nichts. Geh weg, Kind. Ich bin nur müde. Mama, Sie hat den Groschen nicht genommen. Und das macht nichts, Kind. Siehst du, jetzt ist sie aufgestanden und geht in die Kirche rein. Warum geht sie jetzt in die Kirche? Ich weiß nicht. Vielleicht will sie beichten. Bekenne ich vor Gott, dem Allmächtigen, dass ich seit meiner letzten Beichte die folgenden Sünden begangen habe. Nein, seit langer Zeit, seit 30 Jahren schon. Und jetzt... Sprechen Sie weiter, meine Tochter. Folgende Sünde begangen, 30 Jahre lang. Ich weiß nicht, wie soll ich sagen... Nicht acht gegeben habe ich. Einen Fürsprecher wollte ich. Den Himmel wollte ich sicher. Hilft nichts, wenn ich sage. Lassen Sie sich nur Zeit, meine Tochter. Mit Erlaubnis, wenn ich bittlich sein darf. Ich kann nicht. Das kommt vor, meine Tochter. Gehen Sie an die frische Luft. Warten Sie auf den richtigen Augenblick. Es braucht nicht heute zu sein. Kommen Sie wieder. Was denn jetzt? 3 Jahre. Auf den Himmel kommt es an. In 3 Jahren, was kann ich? Hey, Sie, passen's auf! Wenn Sie über die Straßen gehen, geben's freundlichst Obacht, Sie Transchlampen! Ich pass schon auf, danke. In 3 Jahren, was kann ich? Einmal Gläser zur ermäßigten Preis. Das Mäntel, einmaliges Angebot. Ihre Violinen und Reparaturen nur bei Korlicek. Das Gefühl begleitet Sie. Wenn Sie morgens Finebre. Die Zähne... Bombe Finebre. Tantchen, Tantchen. Durch Sie habe ich denken gelernt. Wer hat das denn alles gemacht? Ich nicht. Ich hab's nicht verschuldet. Wollten Sie sich nicht Ihre Seligkeit bei ihm einkaufen, Frau Tante? Denn Sie haben nur noch 3 Jahre Zeit. Zu alt. Alte Dienstboten nimmt keiner. Damals, wie hieß sie? Baronin... Gänzmanns Recht ist ein bisschen schneller. Sie haben Zeit, nicht wahr, aber ich nicht. Ja, ja. Baronin Argan. Ich denke, eine Reise nach Rom, das wäre doch etwas für Sie, Fräulein Tita. Nach Rom, sagte ich schon, Frau Baronin, ist es nicht Reise. Das ist Pilgerschaft. Ein ganzes Dorf, nicht weit von Hustopetz. 1 Jahr lang, nicht gesät und nicht gemäht. Leere Felder. Alle Leute hatten sehr schwere Schuld. Sind alle miteinander... Ein Irrtum, Tantchen. Habe ich nicht alles geschrieben in meinen Briefen? Wie ich zum ersten Mal an den Altar trat und mir da ein stilles Gebet für meine Wohltäterin aus der Seele... Schweig still! Spitzbuben. Wer hat mich denn zum Spitzbuben gemacht? Warum ließen Sie mich nicht, wo ich war, Tantchen? Anmeldungen zur diesjährigen Pilgerfahrt nach Rom. Anmeldungen zu... Was tue ich? Was tue ich? Mein Arzt kann das genau sagen. Sie haben noch 3 Jahre Zeit. Tantchen, Tantchen, helfen Sie mir. Es ist zu spät jetzt. Was tue ich? Anmeldungen zur diesjährigen Pilgerfahrt. Pilgerfahrt nach Rom. Werden in der Pfarrkanzlei jederzeit entgegengenommen. Reisekosten pro Person Schilling 200 oder 400. Letztere mit längerem Aufenthalt. Ich bitte mit Erlaubnis für die Pilgerfahrt nach Rom eine Karte. Zu 200 oder zu 400? Das Opfer ist größer, zu 400. Bitte schön, was? Zu 400, wenn ich bittlich sein darf. Sammelplatz 12.20 Uhr auf dem Südbahnhof, da ist die Karte. Wir haben die Donaunixen verlassen, um die Tiberfeen aufzusuchen. Und dieses strahlende Licht, diese Wärme schon am frühen Morgen, das ist die Sonne Roms, die uns umgibt. Aber Müdigkeit wird nicht vorgeschützt. Entschuldigung werden nicht angenommen. Wir haben heute zu erledigen wie folgt. Die Basilika San Paolo vor in den Mure, das heißt vor den Mauern. Von dort die Thermen des Caracalla, die Kirche San Stefano Rotondo, die größte überhaupt existierende Rundkirche, und San Giovanni e Paolo. Der Autobus, der uns zur Basilika bringen wird, muss jeden Augenblick hier sein. So, sind jetzt alle, die an der heutigen Führung teilnehmen wollen, versammelt? Ich habe hier die Liste der mir anvertrauten Pilger. Es sind im Ganzen 93, davon die meisten mir bereits persönlich bekannt. Herr Bezirksarmenrat. Das wird wieder eine Hitze werden heute. Nebst Frau Gemahlin sowie Fräulein Tochter. Und Sie, meine Dame, auch Sie gehören zu unserer Pilgerschar? Mit Erlaubnis, ja. Die Papiere habe ich schon in Wien abgegeben. Natürlich, werden wir ja gleich haben. Ich bin der Reisemarschall Kommerzialrat Eusebius Kompott. Und Sie sind die Frau Linek. Natürlich, freue mich. Es wird ein besonders interessanter Tag, Frau Linek. Und heute kann ich es bereits verraten. Ende der Woche, der Termin steht noch nicht fest, aber seine Heiligkeit haben zugesagt, uns durch eine eigene, längere Ansprache zu beehren. Jetzt will ich Sie Monsignore vorstellen. Monsignore, das ist nämlich unsere Frau Linek, tätiges Mitglied des Vereins katholischer Jungfrau. So, und da ist auch unser Autobus. Alles einsteigen, bitte. Frau Bezirksarmenrat, sitzen Sie gut. Danke, Herr Kommerzialrat, wenn nur die Hitze nicht wäre. Es wird ja nicht lange dauern. Sehr zuvorkommt und freundlich, unser Herr Reisemarschall, nicht wahr, Frau? Ja, sehr freundlich. Aber sonst kann man wohl sagen, es ist jetzt nicht die Saison für Italien. Wir hätten ja schon im Februar fahren sollen. Wir waren von seiner Eminenz, dem Herrn Kardinal, persönlich eingeladen. Aber leider war mein Mann absolut unabkömmlich. Und da hat uns Monsignore so gebeten, dass wir diesmal mitmachen. Da kann man doch nicht Nein sagen. Sie verstehen das doch, nicht wahr? Mit Erlaubnis, ich bin keine gnädige Frau. Wie bitte? Ich bin die Linek, nur Hausgehilfin. Von den katholischen Jungfern bitte ein tätiges Mitglied. Ach so. Wir stehen nun vor der Basilika, ihren Grundstein von Konstantin dem Großen auf dem Grabe des Apostels gelegt wurde. Die schwere Tasche dürfen Sie aber nicht tragen, liebe Mitglieder. Aber Hochwürden, das geht doch nicht. Das schickt sich doch nicht, dass der hochwürdige Herr selbst... Ich bin auch ein Mitpilger. Kaplan Johannes Zeil. Und ich bin die Linek, tätiges Mitglied des Vereins katholischer Jungfrau. Und jetzt ein bisschen müde, was? Hochwürden, wenn ich bittlich sein darf. Wissen Sie was, Fräulein Linek? Wir schließen einen Vertrag miteinander. Ich sage zu Ihnen nicht hochverehrtes Mitglied des katholischen Jungfrauenvereins, und Sie nennen mich nicht hochwürdiger Herr. Pilger sind arme Seelen allesamt und nicht hochwürdig und hochverehrlich. Kaplan Seidel genügt. Oder Kaplan Johannes, wie Sie wollen. Die Villa Borghese wurde im 17. Jahrhundert von einem Neffen Pauls IV., dem Kardinal Scipione Borghese, erbaut, der wegen seiner liebenswürdigen Eigenschaften... Also ich begreife nicht, was der Kaplan Seidel mit dieser böhmischen Köchin zu tun hat. Immerzu sind sie zusammen. Ein sonderbares Paar. Ein altes Mütterchen. Er hilft ihr ein bisschen. Sie braucht's wohl bei ihrem Alter. Jetzt müssen Sie sich ausruhen, Fräulein Lineck. Ich will dem Herrn Reiser wahrscheinlich ins Handwerk pfuschen, aber ich meine, es ist genug für heute. Hier haben wir ein stilles Plätzchen für uns. Und das Bild dort, uns gegenüber, ist von Botticelli. Sie haben solche Bilder gern, Fräulein Lineck? Mit Erlaubnis. Ich habe immer die heiligen Bilder gern gehabt. Und das dort ist eins der schönsten Bilder, die es überhaupt auf der Welt gibt. Sehen Sie diese Hände an. Solche Hände können nicht mehr gemalt werden, einfach weil es keine Vorbilder mehr dafür gibt. Ihr Armen, wir sind verdorben und ordinär mit unserer harten Arbeit, unserem Sport und unserem Trubel. Und unsere jungen Frauen, die bedecken zwar ihre Fingernägel mit Lack, aber es hilft nichts. Sie können nicht verbergen, dass ihre Hände sich mit allem beschäftigt und alles angerührt haben. Aber diese Hände dort, die Hände der Jungfrau, es ist so, als ob eine blaue Schwertlilie Mutter sein könnte. Nein, nein, aber Ihre Hände sollen Sie deswegen nicht bedecken, Fräulein Lineck. Die sind schon richtig. Und haben der Herr Kaplan noch eine Gnefrau-Mutter? Weder Vater noch Mutter. Sie sind beide gestorben, als ich 9 Jahre alt war. Wogegen der Botticelli, Jungfrau mit Kind, möglicherweise kein authentisches Bild ist. Ohne Zweifel aber in der Werkstatt des Meisters entstanden. Hier von Vasari eine Lucrezia sowie eine Leda, wahre Meisterwerke. Wer hier noch verweilen will, soll es ungestört tun. Für heute ist unser Programm beendet. Und morgen um 9 wollen wir uns wieder zusammenfinden zur Besichtigung der Katakomben. Ja, ich hoffe, dass keiner fehlen wird. Entschuldigung wird nicht angenommen. Müdigkeit wird nicht tun. Herr Rein. Ich war noch auf der Piazza di Spagna, da habe ich diese schönen Nelken gefunden. So ein tiefes Rot, gefällt es Ihnen? Die habe ich Ihnen mitgebracht. Mir? Natürlich Ihnen. Aber Herr Kaplan, das kann ich doch nicht. Und nun ruhen Sie sich schön aus, Fräulein Lineck, damit Sie morgen wieder frisch sind für die Katakomben. Die sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Gute Nacht. Gute Nacht. So schöne Nelken. Niemals mein Lebtag hat jemand mir Blumen geschenkt. Und er ist eigens hingegangen und hat sie gekauft. Für mich. Wie einer Knäherrschaft. Herein. Fräulein Lineck. Nein, was Sie für schöne Nelken haben. Aber was ich Sie fragen wollte, haben Sie nun die Gummistrümpfe gekauft? Ja, ich habe sie mir gekauft. Nicht wahr? Ein vorzügliches Mittel gegen Krampfadern. Die Schmerzen hören fast ganz auf. Bei mir nicht. Aber ein bisschen besser wird's schon. Sie werden sehen, Fräulein Lineck, wie Ihnen das hilft. Nur bei der Hitze und dann noch die Strümpfe aus Gummi. Das ist halt eine Qual. Dass Sie das überhaupt aushalten, das bewundere ich, Fräulein Lineck. Und was uns noch alles bevorsteht. Mittwoch wird die Audienz beim Papst sein, sagt man. Und morgen früh sind noch die Katakomben zu erledigen. Wir erreichen stellenweise eine Tiefe von 22 Metern unter der Erdoberfläche. Die Gesamtlänge dieser Katakomben genannten Gänge und Galerien beträgt 876 Meter. Oh. Wenn wir nun hinabsteigen, jeder mit einer Kerze, bitte fürchten Sie sich nicht. Bleiben Sie schön zusammen. Der Herr Kaplan soll sich nicht zu mir setzen. Der Herr Kaplan gehören doch zu den Herrschaften. Nein, Fräulein Lineck, lassen wir die anderen gehen. Sie kommen wieder hierher zurück. Ich bleib bei Ihnen. Wissen Sie, alles, was man hier unten sieht, ist ziemlich langweilig. Das Große aber hier unten, das sieht man nicht. Die Geduld. Da haben Hunderte von Menschen, einfache, ganz gewöhnliche Menschen die Geduld gehabt zu warten. 200, 300 Jahre lang. Und zwar in Dreck, Armut und Elend, tief verachtet, immer das Gefängnis oder den Tod vor Augen. Sie sind gestorben, ohne zu wissen, ob sie vergebens gewartet hatten. Und schon standen wieder andere bereit, um weiter zu warten. Es ist das verrückteste Geheimnis der Weltgeschichte. Die einzige gelungene Revolution der Menschheit. Denn sie hat nicht nur die Verhältnisse verändert und umgestürzt, sondern die Menschen selbst. Und nur durch dieses ungeheure Warten können. Ach, Herr Kaplan. Fürchten Sie sich etwa? Hier unten sind nur gute Geister, glauben Sie es mir. Ich fürchte mich gar nicht mit Erlaubnis. Was haben Sie denn, Frau Lenig? Wenn ich bittlich sein darf. Ich hätte dem Herrn Kaplan was zu sagen. Wir sind hier ganz ungestört. Sprechen Sie sich aus. Wenn ich Ihnen helfen könnte, das wäre mir eine große Freude. Ich habe einen Neffen. Einen gewissen Moimir Linek. Und ich habe den Neffen zuerst nach Olmütz geschickt, aufs Gymnasium. Und dann nach Prag, ins Seminar, damit er das Geistliche studiert und ausgeweiht wird später. Nur immer schön zusammenbleiben, meine lieben Pilger und Pilgerinnen. Hier die Jonas-Legende. Sie sehen wiederum, wie die heidnischen Formen sich dem christlichen Gehalt anpassen. Wer nicht da ist, das natürlich wieder die Frau Linek. Die hat den Herrn Kaplan in einer Weise mit Beschlag belegt. Die werden schon nicht verloren gehen. Hör lieber zu, was der Kommerzialrat erzählt. Das ist eine schlimme Geschichte, die Sie mir da erzählt haben, Frau Naninek. Schlimm und traurig. Ich verstehe schon, dass das alles Sie sehr bedrückt. Weil ich nur noch so wenig Zeit habe. Wie meinen Sie das? 3 Jahre habe ich noch zu leben. Das kann niemand so genau wissen, Fräulein Linek. Doch, ich weiß es. Der Arzt hat's gesagt. Der Arzt kann sich irren. Meistens irren sich die Ärzte in solchen Vorhersagen. Das wird schon so sein. Und wenn ich bittlich sein darf, ich möchte Herrn Kaplan die Briefe geben, die der Neffe mir geschrieben hat, damit Herr Kaplan alles ganz genau wissen. Darum ist Ihre Tasche so schwer? Sie tragen diese Briefe immer mit sich herum? Ich mag sie nicht im Pilgerheim lassen. Bitte nehmen Sie die Briefe. Lesen Sie. Darf ich sie zu Hause lesen? Die Kerzen erlöschen. Ich stecke die Briefe zu mir, ja? Ach, jetzt. Jetzt ist es ganz dunkel. Wir können auch im Dunkeln weitersprechen. Ja, Herr Kaplan. So sind Sie also durch diesen Neffen um Ihr ganzes Geld gekommen. Der ganze Ertrag Ihrer Arbeit. Das ist es. Aufs Geld kommt's nicht an. Ich habe Neues verdient. Aber ich möchte wissen, ob es auch mich betrifft. Die Sündigkeit des Neffen. Das verstehe ich nicht. Wie meinen Sie das? Ich möchte ganz genau wissen, ob ich schuld bin, dass der Neffe so geworden ist. Dann bin ich auch schuld an allem, was er getan hat. Fräulein Linek, während ich Ihnen zuhörte, habe ich gleichzeitig mein eigenes Gewissen erforscht. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich nicht selbst manchmal in der Gefahr gewesen bin, abtrünnig zu werden. Wie Ihr Neffe. Ein junger Mensch, der studiert und viel liest und denkt, den packt der Geist der Zeit. Und er will alles untersuchen und alles bewiesen haben. Auch ich kenne das. Aber der Herr Kaplan haben es nicht hingeschmissen. Das war nicht mein Verdienst, Fräulein Linek. Entweder schenkt es einem die Gnade von Anfang an, oder man muss mit seiner ganzen Willenskraft um diese Gnade kämpfen. Und das kann man nur, wenn einem die Liebe und das Vertrauen der anderen Menschen hilft. Diese Hilfe hat Ihr Neffe von Ihnen gehabt. Er hätte sich Ihnen anvertrauen können, wenn Sie ihn besuchten. Und Sie hätten ihm geholfen durch Ihre Liebe. Ich habe nie den Neffen besucht. Aber er ist zu Ihnen gekommen dafür. Der Neffe ist nie zu mir gekommen. Ja, wie denn das? Sie müssen ihn doch in diesen 30 Jahren dann und wann gesehen haben. Ich habe ihn nie gesehen. Bis zuletzt. Warum? Ich weiß nicht, warum. Hatten Sie vielleicht keine Zeit oder kein Geld? Zeit hätte ich gehabt. Urlaub, so viel ich wollte. Und Geld hätte ich auch gehabt. Warum haben Sie ihn dann nie besucht? Ich kann's nicht sagen. Ich weiß es nicht. Aber an jenem Tag, als der kleine Bub mit seiner Mutter zum ersten Male vor Ihnen stand, damals muss er Ihnen doch besonders gut gefallen haben. Gefallen hat mir's bitte, wie er damals das Gedicht aufgesagt hat, aber... Sie hatten ihn lieb gewonnen, den Kleinen. Lieb gewonnen? Eigentlich nicht. Aber alles, was Sie dann für ihn getan haben, die ungezählten Opfer. Die Opfer. Für wen denn? Ja, die waren wohl eher für mich. Wie soll ich das verstehen? Ich hab gedacht, 30 Jahre habe ich gedacht, ich hätte durch ihn, durch den Neffen, einen Platz im Himmel gewonnen, mit Sicherheit. Durch seine Fürbitte, dachte ich. Und jetzt, wo ich nur noch 3 Jahre zu leben habe, besser. Ich hätte nie etwas für ihn getan. Jetzt habe ich obendrein noch die Sünde auf dem Gewissen. Die schwere Sünde. Er ist abtrünnig geworden, ein Spitzbub ist er geworden. Und nur durch mich. Darum bin ich nach Rom gegangen. Darum bin ich die langen Wege gegangen. Mit den Füßen wie Feuer. Aber es wird nichts helfen, Herr Kaplan. Und ich habe nur noch 3 Jahre. Was soll ich tun? Ich will erst alle die Briefe lesen. Aufmerksam lesen. Dass Ihr Neffe so geworden ist, das ist natürlich nicht Ihre Schuld. Aber Sie haben es vielleicht an Liebe fehlen lassen. An Teilnahme, das mag sein. Aber die Pilgerschaft ist ja noch nicht zu Ende. Und nach der Audienz beim Heiligen Vater werde ich zu Ihnen kommen. Dann sprechen wir weiter. Sie sind der Reisemarschall der österreichischen Pilger? Zu dienen, Kommerzialrat Eusebius Kombat. Die Pilger stehen unten vor der Scala Regia. 94 Pilger, Monsignor. Gestatten Sie, Herr Kommerzialrat, dass ich Sie darauf aufmerksam mache, seine Heiligkeit ist schwer krank. Ja, gewiss, Monsignore. Das heißt, ich dachte, wie ich gelesen habe, ist vorgestern die Genesung seiner Heiligkeit verkündet worden. Orbi et orbi. Dennoch, seine Heiligkeit ist schwer krank. Seine Heiligkeit ist 80 Jahre alt. Und nun, Questa Gangrena, jeder Schritt bedeutet für seine Heiligkeit einen kaum zu ertragenden Schmerz. Also keine Audienz? Das ist, ich muss gestehen, das ist eine entsetzliche Enttäuschung. Lassen Sie mich bitte... Nicht für mich, vor allem für die 94 Pilger aus Österreich. Wie soll ich es Ihnen sagen? Lassen Sie mich bitte zu Ende sprechen. Trotz des ärztlichen Befehls hat seine Heiligkeit den Willen geäußert, die Audienz dennoch zu erteilen. Oh, Monsignor, Entschuldigung, ich war so erschrocken. Welch eine Güte von seiner Heiligkeit. Die Zeremonie darf aber nicht sehr lange dauern. Sie muss sich in einer Weise vollziehen, die seiner Heiligkeit jede vermeidbare Anstrengung erspart. Die Audienz wird hier in der Halle der Konsistorien stattfinden. Sie rufen jetzt am besten die Pilger heran. Gewiss, sofort. Meinen ehrerbietigsten Dank, Monsignor. Die Audienz findet pünktlich um 12 Uhr statt. Das ist die Scala Regia. Was sagen Sie zu all dem, Frau Lineck? Ja, das ist eine Pracht da hier. Ich habe solche Angst, da hinaufzusteigen in diesen Himmel. Ich habe solche Angst, den Heiligen Vater mit meinen Augen zu sehen. Wie darf ich das? Ein alter, niedriger Dienstbot. Hier eintreten, bitte. Die Halle der Konsistorien. Bitte bleiben Sie in der Mitte des Saales stehen, dem Thron gegenüber. Bitte Durchgang freilassen. Herr Kommerzialrat. Zu dienen, Monsignore. Seine Heiligkeit wird die Stufen zum Thron nicht besteigen. Es wird auch nicht jeder der Pilger zum Handkuss gelangen. Es müssen 7 oder 8 Persönlichkeiten ausgewählt werden, die ein wenig vor den anderen niederknien. Unauffällig. Wie soll ich das bestimmen? Aber ich doch, Herr Kommerzialrat. Meine Frau und ich? Bitte, Herr Kommerzialrat, lassen Sie mich nach vorn. Ich? Wieso denn Sie? Sind Sie besser als wir anderen? Bitte nehmen Sie mich. Aber meine Herren, ich kann doch nicht alle. Ich darf nur 7 oder 8 Personen aussuchen. Erlauben Sie, Herr Kommerzialrat, dass ich als gänzlich Unvoreingenommener die Auswahl treffe. Dann bitte ich also diese sehr alte Frau hier. Frau Lineck, treten Sie hierher, bitte. Ich? Ich darf, ja, hierher. Und dort der Herr, bitte. Und Sie vielleicht. Und wir nicht? Und diese Lineck wohl? Wozu bist du denn Bezirksamt? Ich habe für uns gebeten, aber... Die ganze Pilgerfahrt wäre ja eine Nichte. Still, jetzt werden die Türen geöffnet. Was weiß ich, der Kaplan Johannes Seidel davon? Ist er, der jetzt kommt, nur ein Mensch? Ist seiner Natur nicht etwas hinzugefügt, was nicht von dieser Welt ist. Man kann es nicht erklären, aber man spürt es. Mit dem Herzen. Du hoher Priester, der du zurückreichst in die unerschöpfliche Tiefe der Zeiten, fast 2000 Jahre alt, als Träger deines Amtes. Hilf uns Verlorenen, führe unsere Sache, denn du musst die Macht auf Erden sein, die einzige Macht, die gut ist und die von Gott ist. Unser sorgenerfülltes Vaterherz wollte es nicht zulassen, dass die österreichischen Pilger von Rom nach Hause fahren, ohne uns gesehen zu haben. Denn in dieser gefährlichen Epoche ist es von höchster Notwendigkeit, dass der Vater die Kinder suche. Die Kinder, aber auch den Vater. Wir erinnern euch, meine Kinder, an die Worte des Heilands. Seid wachsam und betet. Wir haben in einem langen Leben immer wieder erkannt, dass es nichts gibt, was man schon gut gemacht hat. Man muss es immer wieder besser machen. Jeden Tag. Was sprach ihr? Ich hab's nicht verstanden. Nur, dass ich heute alles besser tun muss als gestern. Jetzt kommt er. Auf mich zu. Kannst du sehen? Ja. Jetzt erteilt er den Segen. Wir hätten mehr vorn knien sollen. Jetzt ist er bei der Linek. Nicht einmal eine Mantille hat sie. Ich glaube, es ist nur ein schwarzes Kopftuch. Aber was? Was ist? Er legt die Hand auf ihren Kopf zum Segen. Aber so, als ob er sich auf sie stützt. Als ob er schwach würde. Und sie hält sich an der Soutane. Ihre dunkle Hand auf der weißen Soutane. Oder... Ich kann nicht sehen. Nein. Sie beugt sich nur ganz tief. Sie ist wohl sehr ergriffen. Ich erteile meinen Segen nicht nur Ihnen, sondern auch allen, die Ihnen teuer sind. Sie doch auf. Was ist ihm? Kann jemand mir behilflich sein? Die alte Frau hier ist in Ohnmacht gefallen. Ich möchte zu Fräulein Linek. Wer soll das sein? Fräulein Linek ist heute Mittag hier ins Krankenhaus gebracht worden. Ich bin Kaplan Seide. Ach so. Wie geht's ihr denn? Es kann sich nur noch um ein paar Stunden handeln. Eine Embolie. Aber sie ist bei Bewusstsein. Sie ahnt nicht, wie schlecht es um sie steht. Wollen Sie sie sehen? Bitte ja, ich möchte zu ihr. Ich zeige Ihnen den Weg. Diese Frau Linek ist Pilgerin, nicht wahr? Das muss eine grausame Pilgerschaft gewesen sein. Varix hat sie, da tut jeder Schritt weh. Außerdem kann es leicht eine Thrombose geben. So, hier sind wir. Aber nicht zu lange, Herr Kaplan. Ich darf Sie doch besuchen, Fräulein Linek. Aber ja, Herr Kaplan. Bleiben Sie ganz still liegen. Ich setze mich neben Ihr Bett. Haben Sie jetzt die Briefe gelesen? Fräulein Nick, als Sie mir alles erzählten, da dachte ich anfangs, Sie hätten es an Liebe und Teilnahme fehlen lassen, Ihrem Neffen gegenüber. Ja, Herr Kaplan. Aber jetzt habe ich die Briefe gelesen. Alle. Jetzt sehe ich, was Ihr Neffe für eine Art Mensch ist. Klug und böse, mit dieser geschraubten Sprache, die er Erbauungsbücher nachäfft. Talentiert und sehr gefährlich. Ja, gefährlich für jeden, der ihm vertraut. Nein, Fräulein Enig, jetzt danke ich Gott, dass Sie diesem Burschen gegenüber nur eine einzige Schuld gehabt haben. Die Furcht vor der Wahrheit. Es wäre aber ein ganz großes Unglück gewesen, wenn Sie ihn wirklich gern gehabt hätten. Wenn ich bittlich sein darf, ist das eine schwere Sünde. Die Furcht vor der Wahrheit. Es ist überhaupt keine Sünde, sondern nur eine Schwäche. Eine sehr menschliche Schwäche überdies. Von ihr kann man oft nicht einmal die Kirche freisprechen. Machen Sie sich keine Skrupel mehr. Sie stehen rein und schuldlos da, auch wenn Ihre gute Absicht schiefgegangen ist. Würde der Herr Kaplan nach einer heiligen Beicht dasselbe zu mir gesagt haben? Es ist eine Beichte gewesen. Sie haben Ihre Sünde gebeichtet, oder was Sie für Ihre Sünde hielten, aber es war keine Sünde. Und jetzt muss ich nicht einmal sprechen. Absolvuti. Möchten Sie nicht gern die heiligen Sakramente empfangen? Das hat schon vielen Kranken zu rascher Genesung verholfen. Auch Ihnen wird es gut tun. Ja. Ja. Ja. Sie hörten Der veruntreute Himmel, Hörspiel von Fred von Hörschelmann, nach dem Roman von Franz Werfel. Die Personen und ihre Sprecher waren Fräulein Teta Linek, Claire Rueck, Moichmir Linek, ihr Neffe, 10 Jahre alt, Tim Elstner, 25 Jahre alt, Hans-Ernst Jäger, Mascha, Stefanie Wiesand, Kati, Sonja Korti, Pfarrer in Hustopetz, Kurt Ebbinghaus, Kaplan Seidel, Hans Bernhard, Papst Franz Ewert. Ferner wirkten mit Else Brückner, Otti Schütz, Paul Dettel, Wolfgang von Rothberg, Ernst Sladek und andere. Ton Friedrich Basan. Musik Karl Schucker. Regie Alois Gark. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1951.